Guten Nachmittag, herzlich willkommen ganz konkret nun zum heutigen Freizeichen-Thema. Im Freizeichen geht es heute ums sogenannte Liebe-Geld. Denn längst sind es nicht mehr die kleinen Taschentiebe, die uns unsere Barschaft bangen lassen, sondern die abgefeimtesten Spezialisten, die Codes und Bankomaten knacken und spurlos verschwunden dann Millionen ergaunern. Im Zeitalter des bargeldlosen Zahlungsverkehrs wollen wir nun die Frage stellen, ob all die Transaktionen noch kontrollierbar sind und wie sicher sind wir vor Betrügern der technischen Art, wie sicher sind unsere Bankomaten, damit auch unsere Konten. Zu Gast bei uns ist heute Diplomkaufmann Direktor Dr. Hans-Wolfgang Wendt von der Schierer Zentrale. Er wird alle Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit unseres Geldes beantworten. Wenn Sie Fragen haben, bitte rufen Sie unseren Freizeichencode an unter 0660 383. Mit der Frage, wie sicher sind unsere Systeme, haben wir uns gleich einmal ein kleines Eigentor geschossen. Also unser System hier mit dem Freizeichen anrufen ist nicht ganz so sicher. Ich höre gerade, dass unsere Nummer, die ich vorhin durchgegeben habe, heute nicht funktioniert. Ich bitte Sie also, unsere Ersatznummer anzurufen, unsere alte Freizeichennummer. Ich sage immer wieder, die guten alten Nummern sind eben doch noch die besten. 0222 65 67 38. 65 67 38, also die heute gültige Nummer. Wird hoffentlich die einzige Panne im System heute bleiben. Ich begrüße, wie gesagt, Herrn Dr. Wendt bei mir im Studio. Grüß Gott. Grüß Gott. Haben Sie Sorgen bezüglich zunehmender Kriminalität im Bereich der Bankomaten und der... Ich habe die Sorge nicht, wir haben ein bundesweites Bankomatsystem. Also Entschuldigung, wir haben gerade noch einen Fehler entdeckt, nämlich das Mikrofon hat eine kleine Schwierigkeit. Geht jetzt ein bisschen. Darf ich Sie bitten, noch ein Wörtchen zu sagen? Es funktioniert nicht. Ja, es funktioniert nicht. Es ist ja wirklich zum Verzweifeln. Wenn eines nicht geht, dann geht das nächste auch nicht. Also wenn man... das vielleicht ganz kurz vertagen, unser Einstiegsgespräch bis nach der nächsten Platte, die da schon. Rundfunk sollten wir vielleicht fragen, aber ich glaube, jetzt geht es viel besser. Grüß Gott noch einmal, Herr Dr. Wendt. Grüß Gott, Herr Ludwig. Na, jetzt klappt es endlich mal. Gestern haben wir unseren Gast nicht gefunden, der Erwin Steinhauer, der hat einfach vergessen auf uns heute die Technik, aber heute klappt es endgültig einmal jetzt. So, Herr Dr. Wendt, noch einmal die Frage, darf ich gleich wiederholen. Wie groß sind Ihre Sorgen bezüglich der Kriminalität in Bezug auf Bankomaten? Ich darf eines sagen, wir haben in Österreich ein bundesweites Bankomatsystem, wo also in etwa 420 Automaten im Betrieb sind, und meine Sorge ist nach derzeitigem Wissensstand, man kann also nie über die EDV sagen, welche Veränderungen sich also ergeben können, aber nach derzeitigem Entwicklungsstand sicher, insofern ist sicher, weil wir ein zentrales Überwachungssystem haben, das ist das eine. Und das zweite, es ist also so, dass also mit der Karte ein Bezug also nicht bestritten werden kann. Es kann also zweifelsfrei ein Bezug ermittelt werden. Es wird also nicht nur in der Gabe dokumentiert, sondern also auch im Bankomat gibt es also Protokolle. Also, und also Entschuldigung, auch bei die Gabe, müssen wir ganz kurz erklären. Ist die Gabe eine, ist die Geldautomatengesellschaft, eine Gesellschaft, die das Bankomatsystem österreichweit betreibt, eine Gesellschaft, die, an der also die wesentlichsten Kreditinstitute beteiligt sind. Wenn ich also einige Gesellschaften aufzählen darf, es ist also die Kreditanstalt, es ist also die Zentralsparkasse, es ist die Girozentrale, es ist die erste österreichische, es ist die Länderbank, es ist die BAWAG, und es gibt also noch eine Anzahl von Gesellschaften, die also an dem Institut beteiligt sind. Da ziemlich alle Banken, die wir haben, sind also ziemlich in alle Banken Gabe beziehungsweise die Spitzeninstitute für ihre Primärinstitute. Nun gibt es ja in Deutschland einige, sagen wir so, besorgniserregende Entwicklungen. Da machen sich die Kunden Sorgen, dass also irgendwann einmal ihre Karte, auch ohne dass sie entwendet wird, missbraucht wird. Im Regelfall sind Missbräuche darauf zurückzuführen, dass also Karte und Code gemeinsam aufbewahrt werden. Dass man den Code also auf werden. Die Karte draufschreibt vielleicht. Das ist auch schon vorgekommen, aber das ist also eher selten. Kann man das aber Geld, dass der Code im Geldbörsel drinnen ist, und damit also kann man das Geld beim Fenster hinauswerfen, weil dann kann also ein Missbrauch also nicht ausgeschlossen werden. Und wir haben also hier die Erfahrung gemacht, also dass Missbräuche in diesem Zusammenhang gemacht worden sind. Wir sagen auch unseren Kunden jederzeit also hier eine unbedingte getrennte Aufbewahrung zum einen, und was also noch sicherer ist, hier also quasi sich den Code zu merken und überhaupt also nicht also schriftlich festzuhalten. Dann gibt es ja in Deutschland auch die Geschichten, dass also die Karte von einem Zusatzgerät, das Kriminelle dann an den Bankomaten anbringen, geschluckt wird, scheinbar geschluckt wird, aber nicht wirklich natürlich. Der Kunde glaubt, die Karte ist weg und ruft es am nächsten Tag dann an. Einstweilen kann dann der böse Mann, der das gemacht hat, dieses Gerät wieder abmontieren vom Bankomaten und hat eben die Karte des jeweiligen Kunden eingesteckt und kommt angeblich dann ziemlich leicht zum Code und natürlich noch leichter dann zum Geld. Da kann ich eines dazu sagen, in Österreich also hat es also sowas also noch nicht gegeben. Zum Glück, ja. Zum Glück. Ich würde auch meinen, also dass ihr kennt also die deutschen Verhältnisse nicht in diesem Ausmaß, wie Sie informiert sind, glaube aber, dass also hier maximal also 5.000 Schilling pro Tag, weil wir haben also Limits auf der Karte oben behoben werden können. Und ich darf nur eines sagen, also wir arbeiten auch also an weiteren Sicherheitssystemen, wo also Kartensperren wesentlich rascher noch durchgeführt werden können. Da gibt es ja Geschichten, dass also der Code von der Karte per Funk an irgendwohin übermittelt wird. Das wird dann kopiert, auf eine andere neutrale Karte übertragen und dann geht er halt munter abheben, wiewohl der Kunde an sich die Originalkarte noch hat. Ist mir in Österreich also diesbezüglich noch nichts bekannt und ich hoffe auch, also dass hier diesbezüglich nichts eintreten wird. Ich hoffe jetzt vielmehr auch, dass unsere Telefonnummer klappt. Falls Sie also Fragen bezüglich der Sicherheit Ihres Plastikgeldes haben, rufen Sie bitte 0222 und dann 65 67 38 0222 65 67 38. Herr Dr. Wendt, man bekommt also eine Bankomatkarte mit einem Code dazu, den kennt die Bank nicht. Richtig. Auf gar keinen Fall. Also wenn ich den Code vergessen sollte zum Beispiel, dann ist am besten, Sie eine neue Karte bestellen. Genau, ich vernichte die Karte und die Bank hat unter keinen Umständen Zugriff zum Code. So ist es. Mhm. Wie schaut das aus mit dem Aufschreiben? Sehr viele Leute schreiben ja den Code sich auf einen kleinen Zettel, also wie gesagt, auf, heben sich ihn dann auf und wenn sie dann verlieren und das alles gemeinsam verlieren, Scheckkarte, Schecks, Code da natürlich, kann ein böser Mann das nicht Geld abheben. Wie schaut denn dann aus? Ersetzt die Bank dann etwaigen Schaden? Die Bank ersetzt Schaden, wenn also Diebstahl ist bei Schecks und Scheckkarte. Wir haben also bei uns im Sparkassensektor einen eigenen Garantiefonds und wir refundieren also dem Kunden den Schaden. Begrüße mal recht herzlich bei uns den ersten Anrufer, der durchgekommen ist. Begrüße Herrn Jürgen, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Sie haben es geschafft, trotz unserer Schwierigkeiten, für die ich mich nochmal entschuldigen möchte heute, aber es bricht alles zusammen bei uns heute. Ja, Sie haben eine kleine Geschichte zu erzählen. Ja, also mir ist es passiert. Ich habe meine Geldtasche verloren oder beziehungsweise mir hat sie mir gestohlen und da war leider die Nummer dabei mit der Bankomatkarte. Mhm. Und da haben wir, ist das eine Telefonnummer an einem Bankomat, da habe ich natürlich sofort angerufen und habe die Karte sperren lassen, hat sich ein Tonband gemeldet und hat gesagt, geben Sie Name, Ihren Namen, Name des Kreditinstitutes an und Ihre Kontonummer. Das habe ich gemacht, ich habe meinen Namen, Adresse, Kreditinstitut, nur die Kontonummer, die habe ich nicht im Kopf gehabt und die habe ich nicht angegeben. Mhm. Jetzt waren da drei Feiertage dazwischen. Dann bin ich am Montag drauf, nach drei, vier Tagen zur Bank gegangen und habe ihnen gesagt, dass ich die Bankomatkarte verloren gehabt habe. Und die haben mir gesagt, ja, da machen wir jetzt nochmal eine Sperre. Und nach circa zwei Tagen ist auf meinem Kontoauszug eine Abbuchung von 30.000 Schilling gewesen. Ihr Schaden hat so 30.000 Schilling betragen, ja. In diesen drei Tagen. Ja, es waren mehr, es waren am Sonntag dazwischen und einen Tag haben wir nicht gleich Moll gehabt, es waren also vier, fünf Tage waren das. Der Schaden, der durch diese verloren gegangene Bankomatkarte angerichtet wurde, war 30.000 Schilling in drei Tagen. Und die Bank hat mir nachher gesagt, dass sie das da leider nicht ersetzen können. Der Mann war auch sehr misstrauisch, der hat gemeint, wahrscheinlich wird er gemeint haben, der von der Bank, dass ich das da mir selber irgendwie untergejubelt habe, das Geld. Und das finde ich also nicht ganz richtig. Na, wie kann man in drei Tagen 30.000 Schilling... Es waren nicht drei Tage, es waren exakt fünf Tage. Fünf Tage. Einen Tag, das war ein bisschen... Ja, dann geht es sich schon aus. Das bisschen, war ein bisschen Sperre noch. Und durch einen Tag hat er mir also noch abgehoben, bis die Sperre bei der Bank endlich funktioniert gehabt hat. Das heißt, Ihrer Ansicht nach, die Schwachstelle beim System liegt ganz einfach an den Feiertagen. Nein, es war ein Tonband, was man zu einem Feiertag benutzen kann, aber die haben sie mir nicht gesperrt, die Karte. Ich habe gleich einen Verantwortlichen am Telefon, nämlich einen Mitarbeiter von der Geldausgabeautomaten-Service GmbH von der GABE, Herrn Scholakowski, grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Ludwig. Sie haben eben zugehört jetzt. Die ja, ich habe die Erzählung gehört. Mhm. Na, wie ja, kann das sein, dass die Karte, dass das Konto nicht sofort gesperrt wird? Wenn ich es also richtig verstanden habe, durch das Telefon hat ja der Herr gesagt, er hat also beides verloren, sowohl die Karte als auch den Code, und hat dann eben versucht, seine Karte über das Wochenendtelefon sperren zu lassen. Nur er war nicht in Kenntnis seiner Kontonummer, aber diese Kontonummer benötigen wir, um genau seine Karte sperren zu können. Anders ist das nicht machbar, egal ob jetzt ein Tonbanddienst läuft oder von uns also auch ein solches Telefon von einer Bedienkraft bedient wird. Mhm. Nur wenn ich immer eine solche Frage zu beantworten habe, ist es mir doch immer ein bisschen ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass hier doch eine gewisse Sorgfalt nicht am Platz war, denn ansonsten hätte es ja nicht passieren können, dass beides gemeinsam verloren wird. Erst dann entsteht ja ein Risiko. Ja gut, deshalb aber immer mein besonderer Hinweis, den Code nach Kenntnisnahme sofort zu vernichten und sich ihn eben zu merken. Es kann aber durchaus mal passieren, dass man halt beides verliert. Sicher, und man ruft aus dem an, Grund haben wir eben auch am Wochenende, weil Sie sagen eine Schwachstelle, eben einen Sperrdienst eingerichtet, aber um den ausnützen zu können, benötigen wir die Kontonummer. Andererseits können wir die Karte nicht identifizieren. Also die Kontonummer braucht man auf jeden Fall. Auf alle Fälle, ja. Um die Sache zu sperren. Ja, das ist also das Kartenidentifikationsmerkmal. Ja. Das, Sie würden also empfehlen, dann die Kontonummer wenigstens irgendwo zu Hause aufzuschreiben. Die ist ja wohl nicht so tragisch, wenn man die Kontonummer verliert. Ja, nein, ich würde nicht empfehlen, die Kontonummer aufzuschreiben, sondern würde empfehlen, eben den Code nicht gemeinsam bei der Karte aufzubewahren. Das ist meine Empfehlung. Dann kann sowas auf gar keinen Fall passieren. Dann kann so etwas auf gar keinen Fall passieren. Kommen Sie jetzt? Ich hätte noch etwas vielleicht. Ja. Ich habe halt drei Bankomatkarten damals besessen, oder? Ja. So war das halt. Das waren zwei Bankomaten in dieser Geldtasche drinnen und drei Bankomatnummern im Kopf zu behalten, ist schon relativ schwierig, wenn man schon sehr viel im Kopf hat, oder? Drei auf einmal ist natürlich schwierig, ja. Ja, nun, ich kann dennoch auch nicht vorschlagen, dass Sie versuchen sollten, den Code sich zu memorisieren, denn auch das ist kein probates Mittel. Wenn Sie sich für drei Karten entschieden haben, dann bitte drei Codes zu merken. Mhm. Okay, Jürgen, ich hoffe, es wird nicht mehr vorkommen. Nein, das wird es sicher nicht mehr. Eine Frage habe ich noch, kommen eigentlich solche Schwierigkeiten oft vor? Kommen da viele Kunden zu Ihnen und beklagen sich also über den Verlust ihrer Karte und auch zugleich des Codes? Wie oft kommt das vor etwa? Ja, nachdem also wir nicht die direkte Anlaufstelle für solche Verlustmeldungen sind, denn das sind ja die Banken und die Zweigstellen, erfahren wir von jenen Fällen, die dann eben einer Schadensregulierung unterzogen werden und über ein entsprechenden Fonds gezogen werden, und ich würde erst daraus kann ich befinden, dass es im Jahr, und das muss man natürlich auch wieder in Relation setzen zur Transaktionsanzahl, von etwa 21 Millionen Behebungen an Österreichs Bankomaten dieses Jahr, also verschwindend gering sind, und ich würde sagen, solche Anträge sind in einer Größenordnung von etwa 100 zu behandeln. Steigt das jetzt von Jahr zu Jahr oder stagniert? Ja, mit dem Ausmaß der Behebungen. Mhm. Macht aber noch keine Sorgen an sich in dem Sinn, dass Sie jetzt wirklich sich besondere Sicherheitsmaßnahmen neu ausdenken müssten? Ja, das würde ich eigentlich nicht als Sorge in Bezug auf Sicherheit sehen, sondern eher unter Leichtsinn, auch nicht unter Missbrauch. Ja? Und da möchte ich also immer wieder jede Gelegenheit benutzen, um hier aufklärend tätig sein zu können, dass hier eben entsprechend sorgfältig mit den Instrumenten, mit den Zugangsinstrumenten umgegangen wird. Jetzt habe ich gleich noch eine andere Frage, die damit an sich nichts zu tun hat. Angenommen, ich habe meine Karte, meinen Code mir gemerkt und ich möchte am Wochenende mit der Bankomatkarte Geld abheben gehen, sehe aber dann doch meistens dann einmal die rote Karte. Das heißt, Bankomat gerät außer Betrieb oder leer eben. Ich glaube, das Problem haben wir auch noch nicht gelöst, dass um zu dem Wochenende, am Samstag, am Sonntag, der Automat nachgefüllt wird, oder kommt das ohnehin vor? Wenn also dieses rote Schild außer Betrieb aufscheint, dann legt man das oft durchaus so aus, als ob der Automat leer wäre. Das können aber auch andere Gründe sein, beispielsweise, dass der Strom unterbrochen ist oder ausgefallen ist. Und in der Regel reicht also eine Füllung eines Geldausgabeautomaten aus, bei weitem aus, um damit die Auszahlungen eines Wochenendes tätigen zu können. Ein gewisser Engpass besteht um die Weihnachtszeit herum und für diese Zeit haben wir einen Nachfülldienst organisiert. Kann man eigentlich sagen, wie viel Geld pro Bankomat drin ist, oder kann man das nicht sagen? Ja, man könnte es sagen, aber ich möchte es eigentlich nicht sagen. Ist klar, weil sonst kommen noch die Panzerknacker und arme den Bankomaten auch noch raus. Das wollen wir nicht hoffen. Das wollen wir nicht sagen und nicht hoffen. Ich bedanke mich bei beiden Herren. Auf Wiederhören. Danke. Augen zu. Herr Dr. Wendt, es wird ein bisschen spannend. Wir haben einen Anruf bekommen von einem Herrn, den wir jetzt nicht reinschalten wollen, weil wir nicht sagen, wer das war. Er hat aber gesagt, er hat den Fehler im System der Bankomaten erkannt. Er gehört einem Hacker-Club an, jene Computerfreaks also, die sich einen Spaß daraus machen, ganze Computersysteme lahmzulegen. Und er hat uns ziemlich genau geschildert, wie das so abläuft, wie der Weg von den gestohlenen Scheck- und Bankomatkarten so vollzogen wird, und er macht sich einen Spaß daraus, eben tatsächlich das System zu knacken, und behauptet, es geht, man kann es machen, nur es wird eben hoffentlich noch nicht in dem Maße betrieben, wie vielleicht in Deutschland schon. Herr Ludwig, mir ist das nicht bekannt, und ich würde bitten, dass also dieser Herr, der jetzt sicherlich also in der Sendung mithört, sich also an die Girozentrale oder an die Gabi wendet und uns hier uns Hinweise gibt, wie also das vonstatten gehen soll. Mir ist das ein großräumiger Betrug, also diesbezüglich ist noch nicht bekannt. Es wäre aber doch denkbar, nachdem doch, das wissen wir, dass doch ganze Computersysteme lahmgelegt werden auf der ganzen Welt von Hackern. Das geht ja, das wird ja auch gemacht, das ist ja nichts Neues mehr. Und das können Sie also für unsere Bankomaten tatsächlich ausschließen. Ich meine, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich kann mir vorstellen, es muss doch gehen. Nach meinem Wissensstand wird es nicht gehen. Und ich weiß auch nicht, warum Sie sagen, es muss gehen. Ich stell mir's halt so vor. Wir haben also ein Überwachungssystem, ich habe das eingangs erwähnt. Wir haben also ein Limitsystem pro Karte, wo man abheben kann. Und eine Duplizierung von Karten ist mir bis heutigen Tage nicht bekannt. Und wenn natürlich also Karten gestohlen werden mit Code, dann ist natürlich also ein Missbrauch auf jeden Fall also möglich und gegeben auch. Wie groß ist die Angst nun der Banken, dass sowas eines Tages nun mal doch möglich ist und auch passieren kann unter Umständen? Derzeit ist die Angst also der Banken nicht sehr groß. Also falls wir haben also auch bei uns also in der Girozentrale Datenfernübertragung mit Instituten im Pilotbetrieb. Wir haben also Erfahrungen aus der Bundesrepublik Deutschland auch über Datenfernübertragungen. Es gibt also hier eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen, und Sie werden sicherlich verstehen, dass ich also über die nicht sprechen kann. Aber wir haben also bislang, und da kann ich nur über mein Institut sprechen, keinen Missbrauch in dieser Hinsicht gehabt. Also ist es eigentlich so, dass es zurzeit eher die Schuld des Kunden ist, wenn er die Karte verliert, den Code dazu, und dann wird Missbrauch betrieben und keineswegs die Schuld des Systems? So würde ich es sehen. Und Sie haben überhaupt keine Schweißbälle noch nicht auf der Stirn? Ich merke relative Ruhe bei Ihnen, dass da irgendwas passieren könnte. Ja. Nun arbeiten doch die Banken europaweit ein bisschen zusammen mit den Systemen, tauschen Erfahrungen aus, Deutschland, England, Frankreich, Italien. Gibt es ja Systeme vergleichbar unserem, nicht im Detail, aber doch im Großen und Ganzen. Ja, wie schaut es denn da im Ausland aus? Deutschland, wissen wir, da gibt es also schon ganz kleine Schwierigkeiten. Wissen Sie Erfahrungswerte anderer Länder? Ich darf eines dazu sagen, also wie gesagt, Österreich hat das zentralisierte Überwachungssystem, ein System, das also im Wesentlichen noch von den Sicherheitsvorkehrungen ausgebaut wird in der Bundesrepublik und also auch in anderen Ländern sind hier dezentrale Systeme und da ist natürlich die Überwachung möglicherweise schwieriger, aber ich kann also über die Sicherheitsvorkehrungen dieser Länder relativ wenig fundierte Aussagen machen. Gut, einstweilen, danke. Wenn wir schon von Computern reden, wollen wir auch einmal die Computermusik machen lassen. Orchestral Manoeuvres in the Dark, Talking Loud and Clear und zum Broad on the Wire. Herr Dr. Wendt, wollen wir uns mal kurz von Bankomaten abwenden und hingehen zu anderen Formen der Geldbeschaffung, wenn man es mal so sagt, Kreditkarten und Schecks. Wenn ich meine Schecks verliere zum Beispiel, wer schützt mich dann? Was kann dann passieren? Wenn Sie die Schecks alleine verlieren, kann relativ wenig passieren. Zur Kreditkarte darf ich eines dazu sagen, dass also Kreditkarten hier also auch Sperren vorsehen. Es gibt also hier eine Sperre, wo also quasi vor der Meldung maximal ein Verlust eintreten kann von 1000 Schilling nach der Meldung oder mit der Meldung bei der Kreditkarte. Und hier darf ich also für Eurocard sprechen. Also kein Verlust, aber ich glaube, also, dass es gibt auch noch ganz andere Kreditkartenfirmen natürlich. Auch nicht anders gelagert ist. Zu den Schecks vielleicht noch eine Sache. Wir informieren unsere Kunden zum einen relativ wenig Schecks also mitzunehmen. Relativ wenig Schecks meine ich, also maximal 5 bis 6 Schecks also bei sich zu tragen und zum anderen unbedingt getrennte Aufbewahrung von Scheck und Scheckkarte. Das dritte ist also, dass also hier bei der Einlösung von 3 bzw. mehr als 3 Schecks hier auch eine Legitimation erforderlich ist. Also hier auch eine Sicherheitsmaßnahme, die also den Kunden quasi also vor Verlust schützen soll. Außer man geht mit den 3 Schecks natürlich immer zu einem anderen Institut. Das ist sicherlich also eine Möglichkeit, aber wie gesagt, also die Legitimation ist also gegeben. Auch bei einem Scheck? Nein. Wenn ich also einen Scheck oder 3, 4 verliere, kann der also hingehen. Da ist die Legitimation, also die Scheckkarte. Die kann er ja haben dann. Und die habe ich dann verloren oder sie wurde mir gestohlen. Wird dann der Verlust von der Bank ersetzt? Der Verlust wird also von der Bank entweder im Wege einer Versicherung ersetzt, das ist also von Sektorinstituten unterschiedlich, oder wie eingangs bereits erwähnt, also im Wege eines Fonds, der im Sparkassensektor also existiert. Wo sind eigentlich die Verluste, wenn man so sagen kann, höher? Bei Bankomatkarten oder bei Schecks und Scheckkarten? Bei Schecks zum Beispiel? Sicherlich bei Scheck und Scheckkarte. Du hast die schon so gut eingeführt? Ja. Ist also das System... Weil die Sperrmöglichkeit bei Bankomat sicherlich eine raschere ist, als jene, wo also der Kunde mit Scheck und Scheckkarte abkassieren kann. Aber auch hier also bestehen also Möglichkeiten durchaus, also hier den Täter also habhaft zu machen. Man kann ja auch zum Beispiel bei Schecks, ich weiß nicht, ob das wirklich möglich ist, den ausgeschriebenen Betrag, der mit Tinte, mit Kugelschreiber da drauf steht, irgendwie löschen und dann neu ausschreiben. Geht das theoretisch auch? Theoretisch schließe ich das nicht aus. Kommt sowas oft vor? Macht Ihnen das wenigstens Sorgen? Auch noch nicht so. Die Verfälschungen also von Scheckbeträgen sind also eher eine Minderheit. Der Regelfall ist, also, dass der Kunde Scheck und Scheckkarte verliert, im Auto lässt, in einer Handtasche lässt und damit also quasi also Missbrauch getrieben wird. In der heutigen Sendung rufen sehr viele Leute an, die uns ihre Geschichten erzählen, wie sie also Bankomatkarte und Code dazu verloren haben. Andere Formen sind uns dann noch nicht bekannt gewesen. Kann sein, dass die Information der Banken da vielleicht ein bisschen versagt hat? Das glaube ich nicht, weil wir also im Kreditapparat gut ausgebildete Mitarbeiter haben und permanent also Schulungen betreiben und damit also hier unsere Kunden, also glaube ich, also aus meiner Warte aus her laufend also informieren. Okay, jetzt aber kommt die Computermusik, OMD und Manoeuvres in the Dark, Talking Loud and Clear. Ich begrüße nun die Frau Paar bei uns am Telefon. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Paar. Und zwar, mir ist eben auch die Bankomatkarte gestohlen worden über ein Wochenende aus dem Auto heraus. Das war leider Gottes anschließend ein Feiertag. Ich habe leider Gottes auch genügend Bargeld gehabt und das waren insgesamt 15.000 Schilling behoben. Also 5.000 Schilling pro Tag. Ich habe das dann leider auch erst mitgekriegt über die Bankauszüge, also das war eine ziemlich blöde Geschichte. Aber ich habe den Code eben, es wurde eben von Ihnen die ganze Zeit gesagt, dass eben der Code mit verloren wurde oder mitgestohlen wurde. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe also die reine Bankomatkarte, also die reine Scheckkarte ist mir gestohlen worden. Also ist Ihr Code auf irgendeine Art und Weise, eine finstere Art und Weise doch noch geknackt worden? Ja, und zwar, ich hab also mit Elektrotechnik an und für sich nichts zu tun, habe mich dann erkundigt, weil es eben dann auch zu Streitereien mit der Bank gekommen ist, weil ich eben gesagt habe, das ist doch unmöglich. Auch gesagt habe, dann musste ich also, es geht nämlich auch noch darum, dass also mir Kosten schon, also die 15.000 Schilling, dann habe ich noch einmal 2.500 Schilling zahlen müssen für die sofortige Sperre. Und da habe ich eben gesagt, das ist unmöglich, ich habe diesen Code nicht draufgeschrieben, es ist trotzdem geknackt worden. Ja, natürlich kann man sagen, da steht Aussage gegen Aussage. Ja, aber es ist dann so, ich habe mich dann eben nachträglich erkundigt, weil das leider Gottes auch mit der Bank zu einem Prozess gekommen ist. Ja. Und habe mich eben erkundigt, wie das möglich sein kann. Mein Vater ist also Ziviltechniker für Elektrotechnik und hat Freunde befragt. Und es ist so, dass hinten auf dieser Bankomatkarte ein Magnetstreifen drauf ist, auf der also sowohl die Kontonummer als auch die Bankomat, also die Codenummer, vermerkt draufsteht. Ist. Ja, ja, ja, ja. Und auch noch, weil man ja wie gesagt nur 5.000 Schilling pro Tag beheben kann, wird dort eben auch noch festgehalten, wie viel man pro Tag schon behoben hat, damit man also über diese 5.000 Schilling nicht drüber hinausgehen kann. Das heißt also, wenn einer geschickt ist, braucht er nur diesen Magneten, dieses Magnetband hinten zu lesen, braucht mir also nur diese Karte zu stehlen, liest es dann herunter und hat den Code. Und kann dann eben eintippen. Klingt einfach, ist wahrscheinlich nicht einfach, Gott sei Dank. Nein, es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Es wird die ganze Zeit gesagt, dass es also nicht machbar ist, es ist machbar. Das heißt, also ich kann nicht nur den Code mit der Karte verlieren, also nicht nur, das ist nicht nur meine Schlamperei, sondern es ist technisch möglich. Mhm. Und was mich eben an dem Ganzen dann sehr verärgert hat, ist erstens einmal, dass man von der Bank über dieses Risiko nicht aufgeklärt wird. Mir sind meine Kosten nicht ersetzt worden, weil ich sozusagen, weil mir das Bankinstitut eben gesagt hat, ich hätte mit der Entgegennahme dieser Bankomatkarte eben die Geschäftsordnung mit unterschrieben, in der ich in jedem Fall für das verantwortlich bin. Die Bankomatkarte ist nicht versichert, so wie die Euro-Scheck-Karte und die Schecks, die ist nicht versichert. Es ist keine Versicherung nimmt es. Es ist Bargeld, es ist genauso wenig versicherbar wie Bargeld. Das heißt also, wenn damit etwas passiert, geht es zu meinen Lasten und es ist auch voll zu meinen Lasten gegangen. Es hat mir das niemand ersetzt und ich habe also, ja, also erstens einmal das, es wird nicht ersetzt, wenn ein Schaden auftritt. Das sollte man mal den Leuten sagen, weil es heißt immer, ja gut, ich meine, ich habe auch Euro-Schecks, da heißt immer, ja, die Euro-Schecks sind versichert, wenn also man nachweisen kann, dass man also nicht selber das gemacht hat, sondern dass man wirklich bestohlen wurde, dann wird mir der Schaden ersetzt. Bei der Bankomatkarte ist das nicht der Fall. Ich habe für Sie als Gesprächspartner auf der zweiten Leitung Herrn Dr. Solerowski von der Geldausgabeautomatenservice gesehen. Ja. Der Gabe. Ja, grüß Gott noch einmal. Ja, ja, hier wurden ja viele Aussagen getroffen und ich möchte vor allem einen Punkt antworten, nämlich jenen, wo hier gesagt wurde, man kann den Code auch von jemandem, der mit Ihnen zu tun hat. Leider Gottes sind die Leute dann immer so, dass sie Angst haben davor, ihren Namen zu nennen und wollten dann also nicht mit mir in der Öffentlichkeit darum streiten. Wurde eben gesagt, dass der Code sehr wohl auf der Karte ist. Wir haben das also auch dann ausprobiert. Er ist allerdings chiffriert. Darf ich vielleicht sagen, er ist weder chiffriert noch sonst irgendwie auf dem Magnetstreifen gespeichert und ich darf Ihnen sagen, ich muss es wissen. Wie kann dann das passieren, was der Frau Papasiert ist? Es dauert ja viel zu lang. Wenn ich zum Beispiel meine Codenummer eingeben würde, würde das ja viel zu lang dauern, bis dieser kleine Computer an der Bank mit dem Zentralcomputer in Wien in Verbindung tritt, das kontrolliert. Es geht ja viel zu schnell. Ich darf nur leider sagen, die Dame stellt hier eine These auf, die nicht stimmt. Aber ich möchte vielleicht jetzt... Frau Paar, können wir mal dem Herrn... den Herrn Dr. Solowski aussprechen lassen, ganz kurz. Also ich kann nur wiederholen, das ist also etwas, was nicht stimmt, aber wenn Sie jetzt sagen, wie kann dann etwas, wenn jemand sagt, er war es nicht, tatsächlich vielleicht gewesen sein. Es kann ja durchaus sein, dass Sie sagen, die Behebung war nicht von mir. Das kann durchaus auch subjektiv richtig sein, das heißt aber noch lange nicht, dass nicht mit Ihrer Karte behoben wurde. Natürlich wurde mit meiner Karte behoben. Und wir machen dann eines, bei diesen sogenannten bestrittenen Bezügen können wir zweifelsfrei ermitteln, ob mit Ihrer Karte die Behebung stattgefunden hat. Ja. Und wenn ganz einfach diese Behebung auf dieser Karte vermerkt ist, dann ist zweifelsfrei belegt, dass diese Karte im Spiel war. Ja, und die Karte haben wir ja nie mehr gekriegt, das war ja das Problem. Die Karte ist mir gestohlen worden. Mhm. Sie haben, das war also jetzt eine generelle... Die Bank hat mir zweifelsfrei sagen können, an welchen Bankomaten, um wie viel Uhr und wann behoben wurde. Ich habe nur ein das kleines Problem Frankfurt, jetzt. Ich war zu der Zeit in Graz. Ich habe eine kleine Schwierigkeit jetzt. Wir ja. müssen langsam sicher mit der Sendung Schluss machen. Also, ist ja klar, dass wir das jetzt im Moment nicht klären können. Ich darf Ihnen aber, glaube ich, mit Hilfe des Herrn Dr. Solowski zusichern, dass man vielleicht Ihren Fall noch einmal genauer behandeln wird. Kann man das gerne, zusichern, ja. weil jetzt in den letzten 20 Sekunden ja, wird uns das schwerfallen. Ist es auch so, dass eben, ja. wenn wirklich Schäden auftreten, und ich meine, es wurde zwar nur gesagt, dass es 5.000 Schilling sind pro Tag, aber wenn man sich überlegt zum Beispiel, wie viel eine Verkäuferin verdient, werden wir uns um Ihren Monat. Fall kümmern müssen. Leider geht es im ja. Moment nicht mehr, wir haben nur mal 10 Sekunden. Ja. Aber wir bleiben dran, wir haben Ihre Nummer und werden Sie gerne austauschen. Ich bedanke mich fürs Mitmachen, fürs Zuhören und wünsche noch einen angenehmen Nachmittag. Auf Wiederhören.